Merke, Feminismus hat in Deutschland einen ziemlich schlechten Ruf und gut, das ist auch kein großes Wunder bei Alice Schwarzer, die einerseits von Selbstbestimmung der Frau redet und dann Frauen vorschreiben will, was sie mit ihrem Körper zu tun haben. Dabei ist Feminismus eigentlich gar nicht so schlecht wie sein Ruf, sondern wichtig für uns alle, auch für Männer. Schließlich geht es dabei um freie Entfaltung und gleiche Rechte. Feminismus hat auch nichts mit Männerhass zu tun, bezeichnen wir solche Leute doch lieber als das, was sie sind. Idioten. Idioten. Idioten. Idioten. Idioten, Idioten, Idioten, Idioten. Dr. Rant. Und warum Feminismus im Jahr 2015 immer noch so unglaublich wichtig ist und wieso ich finde, dass man sich dafür einsetzen sollte, darüber reden wir jetzt. Na dann schieß mal los. Uns erwartet mit Sicherheit ein rhetorisches und intellektuelles Feuerwerk, gestützt mit Fakten und Daten und Studien und einer völlig logisch schlüssigen Argumentation. Sarcasm? You think? Vergewaltigungen passieren immer noch täglich, überall auf der Welt. Allein in den USA werden in jeder Minute durchschnittlich 1,3 Frauen vergewaltigt. 1,3 Frauen werden in den USA pro Minute durchschnittlich vergewaltigt. Moment. Ich brauche kurz meinen Taschenrechner. Also, 1,3 mal 60 macht 78 Vergewaltigungen pro Stunde. 78 mal 24 macht 1872 Vergewaltigungen pro Tag. Und das mal 365 macht dann ungefähr 680.000 vergewaltigte Frauen im Jahr. Das wären ungefähr 226 Vergewaltigungen an Frauen pro 100.000 Einwohner in den USA. Man beachte, nur die Frauen. Vergewaltigungen an Männern sind noch gar nicht mitgezählt. Schauen wir uns da doch mal die Vergewaltigungsstatistiken an. Das Land mit den meisten Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner ist Südafrika mit 132,4 Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner. Oh, okay. Also, netter Versuch. Du lagst mit deinen Zahlen nur fast doppelt so hoch wie das Land mit den meisten Vergewaltigungen weltweit. Und wenn man die totalen Werte nimmt, dann hast du dich nur um den Faktor 10 vertan. Aber hey, nicht aufgeben. Das wird schon noch. No. Fast so widerlich wie die Tat an sich ist dabei, wer daran schuld sein soll. Es sind natürlich immer die Frauen. Immer sind die Frauen schuld. Natürlich. Einen Beleg oder sowas ähnliches für deine Behauptung hast du nicht zufällig parat? Ich meine ja nur, das könnte deiner Argumentation helfen. Aber ich verstehe schon. Es ist natürlich viel einfacher, die Gegenposition falsch, simplifiziert und bis ins Extrem verallgemeinert darzustellen, um seiner persönlichen Meinung damit Legitimation zu verleihen. Ein Fall ging sogar auf Twitter ziemlich viral. Da haben die Täter während der Tat noch darüber getwittert und danach das Opfer über Twitter verhöhnt. Auf Twitter haben sich dann auch unglaublich viele Leute dazu geäußert und ein Großteil der Reaktion sagte tatsächlich, dass es doch ihre Schuld sei. Was trinkt sie denn auch Alkohol? Der Fall ist auf Twitter dokumentiert? Na, dann soll es doch ein leichtes sein, Screenshots von den entsprechenden Nachrichten und Verhöhnungen zu zeigen, oder? Warum genau hast du das an dieser Stelle nicht gemacht? Warum hast du nicht mal genannt, um welchen Vergewaltigungsfall es sich handelt? Kann es sein, dass du dir das vielleicht alles nur ausgedacht hast? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Komisch, wenn mal ein Mann vergewaltigt wird, was zwar seltener vorkommt, aber doch noch relativ häufig. Männer werden also seltener vergewaltigt als Frauen. Ist heute zufällig Gegenteilstag? Die Statistiken sprechen jedenfalls eine andere Sprache. Und bevor jetzt jemand ankommt und meint, ja, aber wenn Männer im Gefängnis vergewaltigt werden, dann haben sie das ja verdient, weil es Verbrecher sind. Und außerdem wird das von anderen Häftlingen gemacht. Zuerst einmal nennt man das Victim Blaming. Und zweitens, die Studie, auf die ich mich hier beziehe, sagt dazu Folgendes. The new studies confirm previous findings that most of those who commit sexual abuse in detention are correction staff, not inmates. That is true in all types of detention facilities, but especially in juvenile facilities. Die Vergewaltigungen wurden also nicht hauptsächlich von anderen Häftlingen begangen, sondern vom Gefängnispersonal. Und jetzt fange ich gar nicht erst mit dem Thema Frauen, die Männer vergewaltigen an. Dann interessiert es zufälligerweise keinen, was er getragen hat oder wie viel er getrunken hat. In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Frauen nicht anziehen dürfen, was sie wollen oder Alkohol trinken, ohne gleich befürchten zu müssen, dass sie vergewaltigt werden? Pass bloß auf, dass der gewaltige Strohmann, den du da gerade aufbaust, nicht über dir zusammenbricht. In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Vergewaltiger noch in Schutz genommen werden und als die armen Opfer einer leicht bekleideten Frau dargestellt werden? von denen übrigens 97% niemals ein Gefängnis von innen betrachten werden und auch nur die wenigsten davon zur Anzeige gebracht werden, weil die Erfolgschancen so gering sind. 97% klingt irgendwie sehr spezifisch. Du verrätst vermutlich nicht, woher du diese Zahl genommen hast, dachte ich mir. Und vor allem, wieso bringen wir Menschen bei, sich nicht vergewaltigen zu lassen, anstatt ihm beizubringen, nicht zu vergewaltigen? Das ist relativ einfach und sollte eigentlich auch für dich nachvollziehbar sein. Ich versuche es mal mit einer Analogie. Vermutlich bringen wir auch Mördern bei, nicht zu morden. Und wir bringen Dieben bei, nicht zu stehlen. Und wir bringen Autofahrern bei, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, um Unfälle zu vermeiden. Und jetzt kommt der Knaller. Trotzdem gibt es Mord, Diebstahl und Autounfälle. Das wird sich auch nicht ändern, egal wie viel Arbeit wir in die Erziehung investieren. Und aus dem Grund ist es mehr sinnvoll, dass sich potenzielle Opfer von Mord, Diebstahl, Autounfällen und eben auch Vergewaltigungen bewusst machen, dass diese Gefahr besteht und dass sie ihren Möglichkeiten und der Situation entsprechend Vorsicht walten lassen oder Gegenmaßnahmen einleiten sollten, um sich selbst zu schützen. Es ist keine Dichotomie. Es geht nicht nur das eine oder das andere. So wie Menschen beigebracht werden sollte, dass sie keine verbrecherischen Handlungen begehen sollten, so sollte ihnen ebenso klar gemacht werden, dass sie trotz allem Opfer einer Straftat werden können. Außerdem frage ich mich, ist den Leuten eigentlich klar, dass sie Männer damit als hormongesteuerte, gefährliche Monster darstellen, die sich nicht selbst unter Kontrolle haben, also so gesehen Männerhass fördern? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du mit dieser Aussage hinaus willst. Triebtäter gibt es und denen ist es vollkommen egal, was gesellschaftliche Konventionen sind und wem sie mit ihren Handlungen schaden. Darauf hinzuweisen ist weder Hass noch Männerhass. Die Darstellung von Frauen in Medien sind auch ziemlich fragwürdig. Da ist es gar kein Wunder, dass Medien immer so gegen Feministen hetzen. Oh ja, die Medien hetzen gegen Feminismus. Gute Wortwahl übrigens. Ich glaube, das nennt man heutzutage Hate Speech. Also passt besser auf, dass morgen nicht das GSG 9 an die Tür klopft. Habt ihr euch jemals vor ein Zeitschriftenregal gestellt und abgesehen von den Erotikmagazinen mal die Darstellung von Männern und Frauen auf den Covern verglichen? Männer werden immer als die ultimativen Karrieregenies dargestellt, sei es der reiche Geschäftsmann in seinem Anzug mit viel Erfolg oder die berühmte Boyband mit ihrem neuen revolutionären Marketingtrick. Aha. Ja. Mach ruhig weiter. Dagegen werden Frauen schon ziemlich auf ihren Körper reduziert. Bestimmte Körperstellen werden mit Photoshop nochmal etwas verschönert und bei den Titten hast du fast das Gefühl, dass sie dir gleich die Augen ausstechen. Ja, überzeugend. Wirklich. Gut recherchiert auch. Sehr realitätsnah. Die meisten Filme bestehen nicht mal dem Bechdel-Test, bei dem es nur eine einzige, einfache Voraussetzung gibt, um ihn zu bestehen. Zwei weibliche Charaktere, die einen Namen haben, müssen mindestens einmal während des gesamten Films einen Dialog führen, in dem es nicht um Sex oder Beziehung geht. Das schaffen die meisten nicht. Ah, der Bechdel-Test. Die Lichtgestalt der wissenschaftlichen Testverfahren. Moment. Ah ja. Im Jahr 1985 von der amerikanischen Cartoonzeichnerin und Autorin Alison Bechdel in einem ihrer Comics eingeführt. Oh. Uh-oh, retard alert! Und bei den Schlagzeilen will ich immer meinen Kopf gegen die Wand schlagen. Glaub mir, nicht nur du. Nicht nur du. Da geht es um die Figur irgendeiner Promi-Braut direkt nach der Schwangerschaft, um das neue Kleid von Lady Gaga oder um die 200. Schönheits-OP irgendeines Z-Promis. Angebot und Nachfrage. Wenn es Menschen gibt, die die Zeitschriften und Zeitungen mit den genannten Schlagzeilen kaufen, dann gibt es eine Nachfrage danach. Aus diesem Grund wird ein Angebot an diesen Zeitschriften hergestellt und eben angeboten. Wenn es keine Nachfrage danach gäbe, würde es auch kein Angebot dafür geben. Ich spare mir jetzt mal die Frage danach, was das eigentlich mit Feminismus zu tun haben soll. Ist doch scheißegal, lass sie einfach machen, was sie wollen. Das ist die erste sinnvolle Aussage von dir in diesem Video. Aber nur, wenn man den Kontext außer Acht lässt. Richtig, lass doch einfach jeden machen, wie er will. Warum hast du so ein Problem damit und möchtest anderen deine persönlichen Einstellungen und Vorlieben aufdrücken? Und an den vielen Schönheits-OPs und Brustvergrößerungen tragen die Medien ja wohl eine gewisse Mitschuld. Belege einfügen. Durch sowas werden Frauen doch erst regelrecht in den Schönheitswahn getrieben und wäre ich eine Frau, ich würde aus Protest schon nicht mitmachen, nicht, dass ich das jetzt anders machen würde. Ich glaube wirklich, selbstbewusste und natürliche Frauen, die ich kenne, die auch ohne viel Make-up und Styling auskommen, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Aber irgendwie muss man das ja mitmachen, um überhaupt dazu zu gehören. Selbst, dass Frauen sich aufstylen, nur um einkaufen zu gehen, gilt ja schon fast als selbstverständlich. Das macht fast schon den Eindruck, als würde man nur wollen, dass Frauen sich in unserer Gesellschaft bewegen, wenn sie dabei auch als Sexobjekt dienen. Wenn sie das nicht mitmachen wollen, dann werden sie halt mit Verachtung gestraft und wenn sie es doch mitmachen, ja, dann sind sie halt selbst schuld, wenn sie vergewaltigt werden. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Ich habe selten so eine Anhäufung von falschen Generalisierungen und unbelegten Behauptungen gesehen. Nichts von dem, was du sagst, hat irgendeine Relevanz außerhalb deiner persönlichen Wahrnehmung. Du kennst nur wenige Frauen, die sich nicht schminken? Anekdotische Evidenz. Du glaubst, Frauen müssen sich sogar zum Einkaufen schminken, sonst werden sie mit Verachtung gestraft? Unbelegte Aussage. Frauen müssen Sexobjekte sein und sind selbst schuld, wenn sie vergewaltigt werden? Belege einfügen. Meine ganz verrückte, revolutionäre Idee. Wie wär's, wenn Frauen einfach mal das machen könnten, was sie wollen und wir Natürlichkeit genauso akzeptieren wie großartiges Styling? Verrückt ist nur, wie du dir selber widersprichst. Wie war das eben noch gleich? Jeder soll machen, was er will? Das beißt sich irgendwie mit deiner Forderung, dass Natürlichkeit genauso akzeptiert werden soll wie großartiges Styling. Vielleicht funktioniert das alles in deiner Fantasiewelt, aber in der Realität ist nicht jedes Interesse und jede Vorliebe genau gleichmäßig verteilt. Mir drängt sich immer mehr die Vermutung auf, dass ein unsichtbarer Aluhut auf deinem Kopf sitzt. Die bösen Medien waschen die Gehirne aller Frauen und Männer und nur deswegen finden die Make-up gut. In einer natürlichen Umgebung würde alles genau zu gleichen Anteilen vertreten sein. Bullshit. Ja, kann gut sein, dass das nicht dein Ding ist, dass du es nicht anziehend findest und dass es in deinen Augen vielleicht nicht gut aussieht. Aber dann verrate ich dir jetzt mal ein Geheimnis. Frauen werden nicht geboren, um dir zu gefallen und deine Hormone verrückt spielen zu lassen. Sie wollen auch nicht alle mit dir schlafen. Folglich betrifft es dich nicht im geringsten, wie sie aussehen. Und jetzt werde ich dir mal was verraten. Es hat dich und jeden anderen ebenfalls im geringsten zu interessieren, welche Wertungen ich über Verhalten, Aussehen und Charakter eines Menschen fälle. Das ist nämlich Teil meiner persönlichen Freiheit und somit der persönlichen Freiheit jedes Einzelnen. Wenn es dir nicht passt, dass es Menschen gibt, die eine Person in so einem Zustand nicht attraktiv finden, nach der Verwendung von Make-up ihre Meinung aber um 180 Grad drehen, dann geht dich das, ich entschuldige mich bereits im Voraus, einen Scheißdreck an. Aber wo wir schon bei Sex und Hormonen sind, reden wir doch mal über Slutshaming. Da herrscht ja auch eine regelrechte Doppelmoral. Männer, die mit vielen Frauen schlafen, werden gefeiert wie Helden. Man gratuliert ihnen zu ihren Erfolgen und für manche ist das sogar wie ein Spiel. Aber wenn Frauen mit vielen Männern schlafen, dann gelten sie gleich als Schlampe oder Hure. Das ist dann nicht mehr okay. Wieso? Wieso dürfen Frauen das nicht? Wieso? Eine gute Frage. Aber zuerst einmal, Frauen dürfen das genauso wie es Männer dürfen. Niemand hält Frauen davon ab, promiskuitiv zu sein. Warum hier aber ein Doppelstandard bei der Bewertung von Sexualverhalten in vielen Kulturen weltweit besteht, dafür gibt es bisher keine eindeutige Antwort, sondern nur Theorien. Diese in diesem Video hier darzulegen, würde jedoch den Rahmen sprengen und daher verweise ich auf ein exzellentes Video von Tildir, in dem ausführlich der evolutionspsychologische Theorieansatz für dieses Phänomen beschrieben wird. Und weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwer als Sprungbrett nutzen wird, nein, eine wissenschaftliche Erklärung des Doppelstandards bedeutet nicht, dass das Verhalten bzw. dieser Doppelstandard damit gerechtfertigt wird. Es soll nur helfen zu verstehen, warum unser Verhalten so ist, wie es ist. Außerdem ist der Feminismus auch wichtig für Männer, denn wenn wir uns von Geschlechterklischees trennen, können wir auch freier leben und uns frei entfalten. Von Männern wird immer erwartet, hart und sportlich zu sein. Durchtrainierte Bauchmuskeln sind ja schon Grundvoraussetzungen und wehe, du zeigst einmal Gefühle, das ist doch so schwul. Okay, so langsam habe ich das Gefühl, einer gesprungenen Schallplatte zuzuhören. Es wird immer nur das absolute Extrem von beiden Geschlechtern erwartet. Wenn das nicht erreicht wird, dann wird der oder die Einzelne mit Verachtung gestraft. Unbelegte Aussage wird an unbelegte Aussage gereiht. Verallgemeinerungen folgen auf Falschdarstellung. Der Strohmann ist längst abgebrannt. How to get burned? How to get burned? How to get burned? Oder stell dir vor, Männer legen Wert auf ihr Styling und ihr Aussehen. Dafür mussten wir dann direkt den Begriff metrosexuell erfinden, weil das ja viel zu viel für unser Weltbild wäre. Schließlich ist es ja die Aufgabe von Frauen, dein Sexobjekt zu sein. Gib dir bloß keine Mühe, die müssen dich so nehmen, wie du bist. Wenn ich jetzt deinen Sarkasmusversuch richtig verstehe, dann sollen Männer Frauen so akzeptieren, wie sie sind und zum Beispiel keinen Wert auf Styling legen, sondern auf Natürlichkeit. Aber andersherum geht das natürlich nicht. Da müssen Männer sich gefälligst an die Wünsche der Frauen anpassen und sollen auf gar keinen Fall ihre Natürlichkeit behalten. Ist klar. verstanden. Wir sind zwar deutlich offener geworden als noch vor einigen Jahren, aber sollte uns das wirklich reichen? Wollen wir uns wirklich gegen gleiche Rechte für alle stellen? Nein, aus. Du bleibst unten. Wir durchbrechen hier wirklich Weltrekorde in der Menge an Strohmann-Argumenten pro Minute. Natürlich wollen sich alle, die nicht mit den Ideen des Feminismus konform gehen, sich gegen gleiche Rechte für alle stellen. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Keiner von uns ist wirklich frei, bevor wir nicht alle frei sind. Und wir wollen doch sicher, dass all unsere Freunde und Verwandten denselben Respekt und dieselben Rechte kriegen wie jeder von uns. Fassen wir zusammen. André Teilzeit präsentiert uns hier ein Vorgehen nach Schema F. Er erklärt überraschenderweise nicht, anders als am Anfang behauptet, wieso Feminismus immer noch so unglaublich wichtig ist. Die wenigen Zahlen und Fakten, die er anbringt, sind durch die Bank weg falsch und seine Äußerungen bestehen entweder aus unbelegten Meinungsäußerungen oder einer logisch fehlerhaften Argumentation. Der Großteil seiner Rhetorik besteht aus dem Strohmann-Argument, bei dem er lieber die vermeintlichen Positionen seiner ideologischen Gegner simplifiziert und verzerrt, anstatt auf entsprechende Gegenargumente einzugehen. Eine Prise falscher Dichotomien rundet dann dieses Konglomerat aus intellektueller Unredlichkeit und Inkompetenz passend ab. Am Ende bleibt mir nur noch ein Tipp an dich, André. Die Recherche über ein Thema sollte man besser vor dem Erstellen eines Videos machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch lesen wollt, dann empfehle ich euch auf meinem Blog vorbeizuschauen. Link dafür in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.